zu stehen. In meiner Freizeit jag ich die Lade im Park. Ich schlag sie, beklau sie, denn mein Koka macht mich hart. Ich wurde in einen Sarg gegossen aus Beton. Wir haben kein Geld für Blumenvasen, Brocken, Blumen in der Bon. Ich geh nachts auf die Piste, jag Polizisten, das ist mein Hund, sie soll sich verpissen. Ich fahre kein Auto, ich fahre mit der U-Bahn, alle meine Homies tragen Wert und Turban. Ich bin sehr urban, fast wie Kurgan, spring mich in die Luft, nackt auf dem Kuhdarm, Hitze im Schädel, ein Mädel am Sack. Ich bin kaputt, rauch morgen in der Flagge. Ich starr mich an, als wäre ich ein Wunder. Ich stell mich in die Diskothek und hole mir ein Runder. Heute bin ich munter, ich giere nach Sex. Ich hab keine weiche Seite, penetriere meine Ex. Könnt ihr sagen, ich kenne einen G und er hat mich geschlagen. Ich geh nachts auf die Piste, jag Polizisten, das ist mein Hund, sie soll sich verpissen. Ich fahre kein Auto, ich fahre mit der U-Bahn, alle meine Homies tragen Wert und Turban. Ich bin sehr urban, fast wie Kurgan, spring mich in die Luft, nackt auf dem Kuhdarm, Blitze im Schädel, ein Mädel am Sack. Ich bin kaputt, rauch Bong in der Flagge. Ich geh nachts auf die Piste, jag Polizisten, das ist mein Hund, sie soll sich verpissen. Ich fahre kein Auto, ich fahre mit der U-Bahn, alle meine Homies tragen Wert und Turban. Ich bin sehr urban, fast wie Kurgan, spring mich in die Luft, nackt auf dem Kuhdarm, Blitze im Schädel, ein Mädel am Sack. Ich bin